SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Bernd Lechler. In allen Metropolen der Welt rasen Menschen Tag für Tag in Aufzügen durch Wolkenkratzer, Bürogebäude oder Einkaufszentren. Aufzugfahren ist ein selbstverständliches Ritual unseres modernen Alltags. Und längst haben wir die Abgründe, die sich da unter dem Fahrkorb auftun, vergessen. Nur in der Nacht wird die tägliche Aufzugfahrt zum Horrortrip. Dann sind wir eingeschlossen in Fahrstuhlkörbe, wirbeln in gläsernen Liften über Städte und Wälder, zersprengen Dächer oder stürzen in schwindelerregende Schächte. Conny Frühauf hat ihre eigenen und fremde Aufzugträume notiert und zu fiktiven Traumgeschichten weitergesponnen. Wien. Einen verhängnisvollen Schritt ins Leere hat am gestrigen Abend ein Mann in Wien-Wieden glimpflich überstanden. Der Mann wollte in der ehemaligen Alpenmilchzentrale in der Weiringer Gasse in den Aufzug steigen. Als er die Tür im dritten Stock öffnete, fehlte allerdings die Plattform und der Mann stürzte ab. In letzter Sekunde gelang es dem 42-Jährigen, die Aufzugseile zu ergreifen und daran in die Tiefe zu rutschen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann Verbrennungen an den Händen und einen Schock, blieb aber sonst unbeschadet. Warum die Aufzugplattform einen Stock höher stehen geblieben war, ist derzeit noch unklar. Hätte der Mann die Seile nicht erwischt, wäre er 13 Meter in die Tiefe gestürzt. Ich gehe ganz normal auf einen Fahrstuhl zu. Die Türen öffnen sich und ich steige ein. Es sind schon sehr viele Menschen drin und ich muss mich richtig reinquetschen. Ich drücke auf die 5 und gerade als sich die Türen schließen wollen, kommt ein Mann in Uniform. Der linke Ärmel seines Jacketts ist leer und steckt mit dem unteren Ende in der Jacketttasche. Der Mann sieht aus wie ein Wächter. Ich sehe nur seinen breiten Rücken. Im selben Moment bekomme ich Panik. Der Aufzug fährt los. Sie kommen sowieso nie wieder raus. Wir sind auch schon seit Jahren hier drin gefangen. Ein anderes Mal will ich in den Aufzug steigen. Da bildet sich vor mir eine Menschenschlange. Endlich bin ich an der Reihe. Eine Sekretärin mit feuerrotem Haar sitzt an einem Schreibtisch. Sie sieht aus wie Lea. Haben Sie einen Termin? Hat aber riesige schiefstehende Zähne. Wenn Sie keinen Termin haben, müssen Sie wieder aussteigen und auf den nächsten Fahrstuhl warten. Sie zwinkert mir zu. Im selben Moment geht die Tür zu, weil der Aufzug schon voll ist. Ich steige in den nächsten Aufzug. Während die Tür zugeht, hält ein anderer Lift. Lea ist darin. Lea! Lea! Sie sitzt an einem gemütlichen Bistrotisch, trinkt Eiskaffee und winkt mir zu. Mein Lift fährt los. Ich wäre viel lieber zu Lea gestiegen. Mein Lift hat gar keinen richtigen Boden, sondern nur ein Gitter mit einer kleinen Sitzbank. Ich drücke auf die 2. Das ist unsere Damenabteilung, in der Lea arbeitet. Ich will mich mit ihr verabreden. Aber der Lift fährt einfach weiter. Er hält doch nicht in der 6. Das ist die letzte Etage. 99. Ich stehe auf der kleinen Sitzbank 101, und sehe, wie die leuchtenden Ziffern 103, immer weiterlaufen. 99, 100, 101, 102, 103. Bei der 580 bekomme ich Panik. 680. 880, liebe 780, 1080, mir fehlen mindestens 20 Meter zum Nothaltenknopf. 980, ich stelle mich auf die Fußspitze. 1080, 5 Zentimeter. 9980, worauf ich mich stellen könnte. 10.980, 12.080, 13.880, 14.880. Ich bin in einem Hotel. Es liegt in 2 eng aneinander gebauten Hochhaustürmen. Die Frau an der Rezeption überreicht mir meinen Zimmerschlüssel. Ich gehe zum Aufzug, warte vor der goldenen Tür, um die sich ein Rahmen wie um ein kostbares Gemälde spannt. Ich steige in den Fahrstuhl und drücke auf die 780. Etage. Der Lift bleibt etwa auf der 450. Etage stehen und fährt dann einfach wieder runter. Nehmen Sie den Lift im anderen Turm. Der geht zwar nur bis zur 680. Etage, aber dort gibt es einen kleinen Gang und Treppen, die zu Ihrem Turm führen. So können Sie in Ihr Zimmer kommen. Hoffentlich ist Lea schon da. Ich bin allein im Fahrstuhl. Es ist eine Duschkabine mit Plastikvorhang. Das mit dem Vorhang finde ich etwas unsicher. Aber sonst fühle ich mich wohl. Ich stelle die Dusche an, denn da ist ja keiner außer mir. Bis zur 680. Etage dauert es bestimmt noch lange in einem so altmodischen Fahrstuhl. Da kann ich mich noch ein bisschen frisch machen. Als ich mich abtrocknen will, fällt mein Blick auf die Wände. Es sind die nackten Betonwände des Fahrstuhlschachts. Ich stehe auf dem Fahrstuhl und nicht im Fahrstuhl. Ich schaue nach oben. Die Decke des letzten Stockwerks kommt immer näher. Der Fahrstuhl hält in der vorletzten Etage. Ich zwänge mich durch den engen Spalt zwischen Wand und Fahrstuhlkorb und gelange nach draußen. Irgendwie bin ich aber im falschen Gebäude gelandet. Es ist nicht mehr das Hotel, sondern die Aussichtsplattform des World Trade Centers. Plötzlich kommen mir lauter Menschen entgegengerannt. Ja, ich bin's, Timo. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nur deine Mailbox habe. Ich werde später kommen. Ich ruf gleich nochmal an. Vor einem der Fenster ist ein Wagen. Vermutlich hat ihn ein Fensterputzer vergessen. Ich will einsteigen. Noch bevor ich das Seil betätigen kann, rast der Wagen zu Boden und zerschellt. Es brennt. Runter hier. Der Aufzug ist nicht mehr da. Es brennt. Runter hier. Der Aufzug ist nicht mehr da. Es brennt. Runter hier. Ich sehe Feuerwehrmänner, die verletzte Menschen auf Bahren wegtragen. Auf einer der Bahren liege ich. Im Vorübergehen fällt mein Blick auf die Rathausuhr. Es ist 4:05. Manchmal gehen auch die Türen auf und der Lift ist voll. Ich kann nicht mehr einsteigen. Jemand kommt den Gang entlang, schubst mich auf die Seite und steigt an meiner Stelle ein. Ein andermal will ich nicht in den Fahrstuhl steigen, weil vorher die Erde gebebt hat und ich mir nicht sicher bin. Ich steige in den Aufzug und will ins Erdgeschoss. Er fährt aber nach oben. Das dauert doch viel zu lang. Ich ziehe mich schon mal um. Die Hose fehlt. Die Hose von meinem Hochzeitsanzug. Ich drücke noch einmal auf E. Aber der Aufzug fährt jetzt ganz langsam und kippt mal nach rechts und kippt mal nach links. Und kippt mal nach rechts und kippt mal nach links. Und kippt mal nach rechts und kippt mal nach links. Und kippt mal nach rechts und kippt mal nach links. Dann fährt er ein Stück seitwärts. Es ist ganz dunkel. Ich versuche, die Ziffern auf meiner Armbanduhr zu erkennen. Es ist 11:30. Um noch rechtzeitig zum Standesamt zu kommen, muss ich mich beeilen. Der Aufzug fährt jetzt wieder nach oben, ruckelt aber die ganze Zeit merkwürdig. Ich versuche, ihn anzuhalten, aber er wird immer schneller, je mehr Knöpfe ich drücke. Da sprengt er auch schon das Dach. Ich schwebe waagerecht durch die Wolken. Ich sehe die Dächer unter mir und den Rhein, fliege ganz knapp zwischen den Domspitzen durch und sehe Lea in einem Taxi, wie sie sich die Bahnhofstreppen hinaufchauffieren lässt. Lea! Lea! Sie hört mich nicht. Vor dem Standesamt warten schon unsere Kollegen. Leas neue Abteilungsleiterin ist auch da. Sie sieht auf ihre Uhr. Ich winke, aber sie schauen nicht nach oben. Dafür winkt mir eine Gruppe Japaner, die in einem roten, offenen Stadtbus sitzt. Komm bald wieder nach Haus. Ich wäre schon froh, wenn ich den Fahrstuhl überhaupt finden würde. Meistens sehe ich mich ziemlich lange in den Gängen umherirren, bis ich ihn entdecke. Oder ich stehe vor einem leeren Aufzug und versuche einzusteigen. Aber irgendwie geht es nicht. Die Treppe will ich aber auch nicht benutzen. Also klettere ich stattdessen den Fahrstuhlschacht hoch. Muss nur aufpassen, dass mich der Lift nicht erwischt. Hoffentlich sieht Timo mich jetzt nicht. Warum nimmst du nicht den Aufzug? Das geht doch viel schneller. Die neue Abteilungsleiterin führt mich zu einem komfortablen, weiträumigen Aufzug. Sie drückt auf einen der vielen silbernen Knöpfe und wir schweben leicht und mühelos nach oben. Seltsam, dass mich ausgerechnet diese Zicke auf diesen Aufzug aufmerksam machen muss. Warum habe ich ihn bisher nie entdeckt? Ich bin bestimmt schon 100 Mal hier vorbeigelaufen. Als die Türen sich wieder öffnen, steht da Timo. Er hat eine ganze Ladung Anzüge und will einsteigen. Er lächelt mir zu. Aber ich bin nicht sicher, ob er mich oder die neue Abteilungsleiterin neben mir meint. Er geht die Tür zu und der Fahrstuhl fährt los. Als der Fahrstuhl in der nächsten Etage hält, steht da wieder Timo mit den Anzügen. Er lächelt immer noch. Und wieder geht die Tür zu, bevor er einsteigen kann. In der nächsten Etage genau dasselbe. Er schafft es einfach nicht, zu mir in den Fahrstuhl zu steigen. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Dann bin ich plötzlich allein. Das Licht geht aus. Und der Lift beginnt auf einmal zu wackeln und zu schaukeln. Wenn er jetzt nicht anhält, durchbrechen wir das Dach! Ich suche nach dem Nothalteknopf. Aber den hat jemand aus der Wand gerissen. Im selben Moment beginnen die Wände zu schrumpfen. Der Lift durchbricht das Dach. Ich sehe mich in einem Glaswürfel, der sich am Himmel entlang um die eigene Achse dreht. Unten in den Straßen jubeln mir Menschen zu. Ich winke. Da entdecke ich Timo. Er hat sein Biotelefon auf mich gerichtet und macht Fotos. Neben ihm steht die Kleptomanin. Sie hat jede Menge Einkaufstüten in der Hand. Komm bald wieder nach Haus. Ich bin in Mexiko und ich stehe im Foyer unseres Hotels. Der Fahrstuhl kommt und ich steige ein. Innen ist alles mit rotem Samt ausgeschlagen. Überall liegen weiche Kissen. Timo ist auch schon drin. Er sieht aus wie Brad Pitt. Wir machen es uns gemütlich. Ich wünsche mir gerade, dass diese Fahrstuhlfahrt nie endet. Da gehen plötzlich Klappen an der hinteren verspiegelten Wand auf und meine neue Abteilungsleiterin springt heraus. Sie sieht aus wie ein Springteufel. Ihr Kopf ist an einer langen Feder befestigt, die vor der Wand hin und her schwingt. Warum nimmst du nicht einen anderen Aufzug? Der ist schon besetzt. Ich fahre mit Timo in die 6. Etage. Wir wollen in die Hochzeitsabteilung. Timo geht noch einmal die Liste mit den Geschenken durch. Die Sektgläser fehlen. Hast du keine Sektgläser aufgeschrieben? In der 5. Etage hält der Aufzug plötzlich an. Es gibt einen Ruck. Und gerade als die Türen aufgehen wollen, reißt das Seil und der Aufzug stürzt in die Tiefe. Timo verschwindet mitsamt der Geschenkeliste in einem schwarzen Loch. Ich bin verletzt. Hänge an den Resten des Seiles. Meine rechte Schulter schmerzt. Hilfe! Hilfe! Wieso hört mich hier keiner? Da kommt der nächste Fahrstuhl angerast. Genau auf mich zu. Gerade als ich das Seil loslassen will, bleibt er stehen. Wenige Zentimeter über mir. Luft! Luft! Luft! Luft! Plötzlich entdecke ich eine kleine Tür, schiebe den Riegel beiseite und spüre den Luftstrom, der ins Freie führt. Draußen steht Timo. Sollen wir zum Italiener oder zum Griechen essen gehen? Seltsam. Offenbar leidet er unter Gedächtnisschwund. Ich fahre mit dem Aufzug nach oben. Der Schacht, in dem der Fahrstuhl in die Höhe schwebt, ist ganz aus Glas. Im ersten Stock befindet sich die Säuglingsstation. Neugeborene liegen in winzigen Bettchen. Einige sind am ganzen Körper behaart. Eines erinnert an ein Huhn. Es kräht ganz laut. Im zweiten Stock ist die Geriatrie. Entschuldigung, ich suche die Mutter von Timo. Heute Morgen verschieden. Ich fahre in den dritten Stock. Dort soll das Leichenschauhaus sein. Der Fahrstuhl bremst kaum ab. Da gehen schon ringsum Jalousien hoch. Die Toten liegen aufgebahrt. Mit Zetteln an den Fußzehen. Ich suche die Mutter von Timo. Kann sie aber nicht entdecken. Beim Rausgehen kommt sie mir vom anderen Ende des Ganges entgegen. Sie trägt ein weißes Hemd aus Papier, das am Rücken offen ist. Hier bleibe ich nicht. Hier wird man von wildfremden Leuten herumgeschoben. Sie steigt in den Aufzug, der jetzt ganz aus Glas ist. Er stürzt mit ihr in die Tiefe. Sie wirbelt darin umher, wie ein Fisch im Aquarium. Blub, blub, blub, blub, blub. Ich will in den Aufzug steigen, da merke ich gerade noch, dass er gar nicht da ist. Ich stehe direkt vor dem Abgrund. Ich bin in der Hochzeitsabteilung. Sie ist viel größer als sonst. Ich trage ein Brautkleid und einen Helm auf dem Kopf. Timo ist mal wieder unpünktlich. Also gehe ich alleine an den Regalen mit Essservice entlang und überlege schon mal, was mir gefällt. Da kommt Frau Weise auf mich zu. Sie hat einen Käfig auf dem Kopf und hält mir einen Fachvortrag über Säuglingspflege. Im selben Moment wirbelt die neue Abteilungsleiterin an mir vorbei. Im Catsuit, mit Sprungfedern unter den Füßen. Das müssen Sie auch mal machen. Das hält unglaublich fit. Wie wäre es mit einem Crashkurs, Lea? Sie hinterlässt eine Feuerspur. Es brennt Feuer! Nichts wie raus hier. Ich fahre mit dem Aufzug in die dritte Etage, um meine Sachen zu holen. Die Aufzugtüren lassen sich aber nicht mehr öffnen. Ich fahre wieder nach unten, obwohl ich weiß, dass der Aufzug im Brandfall nicht benutzt werden darf. Von draußen höre ich den Feueralarm. Jemand schiebt gewaltsam von außen die Türen auseinander. Ein Arm greift nach mir und zieht mich aus dem Fahrstuhl. Es ist Timo. Die ganze Etage steht schon in Flammen. Wir rennen zum Ausgang. Da sehe ich im Vorbeilaufen die Mutter von Timo, die bei den Kurzwaren in einer Art Schraubstock steckt und schwitzt. Ich grüße sie kurz. Guten Tag. Sage aber absichtlich nichts vom Feuer. Ich bin mit Norbert in einem großen Kaufhaus. Ich probiere schwarze, sehr hübsche Dessous an. Laufe auch damit herum, während Norbert die Wühltische abstaubt. Sie sehen allerdings eher wie Billardtische aus. Plötzlich stürmen Männer mit Maschinengewehren die Dessous-Abteilung. Knallen Leute ab. Wir werfen uns erst zu Boden. Dann rennen wir beide los, direkt auf zwei Fahrstühle zu. Ich drehe mich noch einmal um. Entdecke einen Pitbull, der uns nachjagt. Haltet sie! Norbert springt in den einen Fahrstuhl, ich in den anderen. Ich drücke auf irgendeinen Knopf. Der Aufzug rast steil nach oben. Dadurch brechen wir auch schon das Dach. Ich schwebe seitwärts am Himmel entlang. Ich sehe die Häuser ganz dicht unter mir. Dann tauchen Bäume auf. Der Aufzug hat jetzt nur noch ein Geländer, ist nach allen Seiten hin offen. Ich beuge mich über den Wald, um nach Norbert Ausschau zu halten, nehme aber zu viel Schwung, sodass ich fast vornüber kippe. Mit den Fingerspitzen streiche ich über die weichen Baumspitzen. Da sehe ich plötzlich Wolken mit großer Geschwindigkeit auf mich zurasen. Sie ändern ständig die Form, wirbeln im Kreis. Als ich an mir heruntersehe, ist alles in Nebel gehüllt. Nur der Kopf und meine Einkaufstüten schauen noch aus den Wolken heraus. Der Wald unter mir leuchtet und blinkt. Es sieht plötzlich aus wie in Las Vegas. It's so cold and I'm so helpless. I don't know when it will stop hurting. Einmal hänge ich am Empire State Building. An einem Aufzugseil ganz oben. Wo der Fahrkorb geblieben ist, weiß ich nicht. Wenn ich nur die Einkaufstaschen irgendwo abstellen könnte. Wenigstens haben sie mich nicht erwischt. Da kommt ein Kran auf mich zu. Er hält direkt vor mir und ich hänge die Einkaufstaschen an den Haken. Gerade als ich mich auch anhängen will, dreht er ab. Ich bleibe am Aufzugseil zurück. Ich mache ein paar Übungen wie diese Seilkünstlerin im Varieté, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Da stelle ich fest, dass ich nur noch meine Unterwäsche trage. Hoffentlich sieht Norbert wenigstens mal nach oben, wenn er nach Hause geht. Ich will in die 6. Etage. Elektroartikel und Feinkost. Ich drücke auf den Knopf. Da entdecke ich einen Schlüssel, der in einem silbernen Schlitz steckt. Ich drehe ihn herum und die Aufzugtüren öffnen sich. Aber gerade als ich einsteigen will, steht der junge Verkäufer aus der Herrenabteilung neben mir. Er sieht aus wie Norbert, ist aber sehr dick. Ihre Papiere bitte. Als ich mein Portemonnaie aufmache, kriege ich einen Schreck. Darin liegen 2 Salatblätter. Einen anderen Ausweis habe ich jetzt nicht dabei. Ich wollte den Salat aber gerade wieder zurückbringen. Das sagen Sie alle. Das behauptet jeder. Haben Sie Beweise? Ich würde das jetzt erstmal wieder zurückbringen. Welcome to my nightmare. I think you're gonna like it. I think you're gonna feel you belong. Ich werde wieder verfolgt und rette mich in den Fahrstuhl. Neben mir steht ein Mann. Er sieht aus wie eine Mischung aus Günther Jauch und Eduard Zimmermann. Er stellt mir Fragen. Wenn Sie die Frage falsch beantworten, fährt der Fahrstuhl nach unten. Wenn Sie richtig antworten, nach oben. Und wenn Sie unten ankommen, fliegt der Fahrstuhl in die Luft. Ich verstehe die Fragen kaum und kann deshalb nicht antworten. Der Fahrstuhl fährt immer weiter runter und ich habe Angst, dass er gleich explodiert. Plötzlich reißen die Seile und wir stürzen im freien Fall nach unten. Zum Glück bleibt er beim 2. Stock hängen und ich halte mich an den Seitenwänden fest. Da kommt eine asiatisch aussehende Stewardess. Sie lächelt uns an und zeigt mit großen einstudierten Gesten die Notausgänge und die Markierungszeichen auf dem Boden, die nun zu leuchten beginnen. Öffnet sie eine Klappe an der Decke und eine Gasmaske fällt heraus. Sie setzt die Maske auf und zeigt an die Decke. Da sind plötzlich ganz viele Klappen. Wir ziehen daran und die Gasmasken fallen herab. Wir setzen sie auf. Ich fahre im Aufzug, der irgendwie groß und komfortabel ist wie ein Flugzeug. Die Mitfahrenden sitzen auf kleinen Klappstühlen, die an der Wand befestigt sind. Ich entdecke meine Mutter, die sich sehr elegant an ihrer Krokotasche festhält. Ich will mich gerade auch hinsetzen, da sagt der Mann neben mir: Ihre Fahrkarte bitte. Ist das jetzt neu? Ich habe vergessen, mir eine zu kaufen. In meiner Jackentasche finde ich 37 Cent. Die anderen Mitfahrenden halten dem Schaffner abgebrannte Streichhölzer entgegen und grinsen mich an. Ich kann ja nachlösen. Der Schaffner knipst einfach in meinen Ärmel. Ich steige ständig in uralte, abgewrackte Aufzüge. Dann steigen immer total beknackte und unheimliche Personen zu. Manchmal auch Leute, die ich kenne, aber sehr lange nicht mehr gesehen habe. Norbert und ich sind in einem Aussichtsrestaurant essen. Wir fahren mit dem Aufzug nach unten. Im hinteren Teil steht eine ältere Dame mit einem Pudel an der Leine. Der Pudel kommt zu mir herüber, schmiegt sich an meine Beine und winselt. Norbert versucht, ihm den Einkaufskorb überzustülpen. Der Hund winselt daraufhin noch mehr. Die alte Dame schreit irgendetwas auf Russisch. Jetzt tritt Norbert ihm auf die Pfoten. Der Hund bellt und rennt wie wild im Aufzug herum. Ich nehme den Schirm, gehe auf Norbert los und schlage ihn so lange auf den Kopf, bis er tot umfällt. Die sterblichen Reste stopfe ich in meine Handtasche und steige in der Damenabteilung aus. Ich gehe zu der netten Verkäuferin aus der Damenabteilung. Ich brauche unbedingt noch ein paar schwarze Handschuhe für die Beerdigung. Haben Sie überhaupt eine Einladung? Im selben Moment höre ich, wie der Aufzug mit der alten Dame und dem Pudel nach unten rast und zerschellt. Heute Nacht ist Jack Nicholson zu mir in den Fahrstuhl gestiegen. Wir sind in den 57. Stock eines Hochhauses gefahren. Ich wusste genau. Ich kann den Fahrstuhl nur anhalten, indem ich den Schlüssel umdrehe. Das Dumme war nur, da war kein Schlüssel. Einmal habe ich David Beckham im Aufzug gesehen. Er saß in einem Rollstuhl. Ich bin mit drei Vampiren und einer fremden Frau im Aufzug. Die Frau hat einen Kinderwagen, der voller Einkaufstüten ist. Sie kommt mir irgendwie verdächtig vor und ich folge ihr in die Kinderabteilung. Die Vampire starren mich die ganze Zeit an. Wohin soll man denn auch gucken? Auf keinen Fall die anderen mustern. Einfach nach unten starren. Auf die Füße. Nein, lieber geradeaus. Zur Tür. Einfach zur Tür gucken. Ich weiß nicht, wohin ich schauen soll. Da fällt mein Blick in eine der Einkaufstaschen im Kinderwagen. Aus einem Schuhkarton hakt ein Männerfuß. Ich will die Notbremse ziehen, aber sie klemmt. Ich verfolge die Frau mit den vielen Einkaufstüten. Sie hat schon wieder Dessous geklaut und ich fahre mit ihr im Aufzug nach unten. Aus den Wänden kommt laute Musik. Die Leute um uns herum tanzen. Nach einer Weile dringt Nebel aus irgendwelchen Düsen. Dazu wilde Lichtreflexe. Das ist mal eine originelle Idee. An einem Ständer neben dem Nothalteknopf hängen lange Perlenketten, Armbänder und Reifen. Die Frau mit den Einkaufstüten probiert ein breites Armband. Sie sieht auf das blinkende Preisschild und hängt das Armband wieder zurück. Ich sehe aber genau, wie sie es im letzten Moment in ihren Ärmel rutschen lässt. Da ertönt ein Donnerschlag und der Boden unter uns fängt an sich zu drehen. Der ganze Aufzug dreht sich. Durch die gläsernen Wände sehe ich, dass auch das Kaufhaus sich dreht. Wie diese Roundups auf der Kirmes. Dann stehe ich plötzlich neben diesem Roundup. Die Frau mit den Einkaufstaschen winkt mir zu. Das drehende Kaufhaus neigt sich zur Seite und verschwindet schließlich als einziger Punkt zwischen den Wolken. Stell dir vor, du steigst in den Lift und der ist gar nicht da. Hörspiel von Conny Frühauf. Mit Kathleen Gafflich, Heinrich Giskes, Andrea Hörnke-Tries, Hans-Jörg Krumpholz, Martin Rutenberg, Klaus Spürkel und Gabriele Violett. Ton und Technik Daniel Sänger und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.